First recording under the feed the river. I just hit a fish with a microphone. Feed the river. Hallo. Zu Feed the River. Herzlich willkommen zu unserer Audiodokumentation zur Veranstaltungsreihe Feed the River. Schön, dass es euch zu uns getrieben hat. Schade, dass ihr vielleicht einige Veranstaltungen dieser Woche vom 2. bis 8.9.2024 entlang des Chemnitzer Flusses verpasst habt. Aber dafür gibt es ja diese Audiodokumentation. Die Veranstaltungsreihe setzte sich zusammen aus Konzerten, einem Vortrag, einer Filmvorführung, einem Workshop und einer Kräuterwanderung. Die Reihe war als Flusswanderung angelegt. Beginnend am Zusammenfluss der Flüsse Zwönitz und Würschnitz im Chemnitzer Stadtteil Alt-Chemnitz bewegten wir uns konzertant in Flussrichtung einmal durchs Zentrum stadtauswärts bis nach Glöser an die Autobahnbrücke. In der letzten Sendung, die wir vor einem Monat bei Radio T gesendet haben und die ihr hier im Internet noch finden könnt, wurde dieser erste Tag dokumentiert. Es spielte Daniele De Santis mit präparierten Mikrofonen, mit denen er Geräusche aus dem Fluss angelte. Und außerdem gab Jan Weise vom Chemnitzer Geschichtsverein einen Überblick über die Historie des Flusses Chemnitz und seine Bedeutung für die Stadtentwicklung. Ich meine, die Chemnitz hat jetzt nicht unbedingt das Potenzial von Donau, von Themse oder vom East River. Jeden Tag packten wir an einem anderen Ort unsere Akkuboxen und Powerstations aus und machten uns mit den Lokalitäten, der Flora und Fauna vertraut, gingen Müll sammeln und badeten, staken durchs kühle Nass, um die Lautsprecher zu platzieren, warfen Mikrofone aus, um die Flussgeräusche einzufangen, platzierten Stühle und improvisierten kleine Bühnen. Wir trugen kiloweise sensiblen Equipments barfuß durchs Flussbett und adaptierten uns, um ein harmonisches, stimmiges Verhältnis zwischen unserem Vorhaben, den Fluss zu füttern, und dem Ort selbst herzustellen. Den Fluss zu füttern. Was heißt das genau? Es ist der Versuch, empathisch wahrzunehmen, was uns umgibt. In diesem Fall den Fluss, die Chemnitz, die quer durch die Stadt fließt und uns füttert mit Wasser, mit Kühle, die viele Lebewesen und Pflanzen versorgt und, wie wir im Vortrag von Jan Weise hören könnten, auch sehr wichtig war für die Stadtentwicklung insgesamt. Es ging darum, Orte innerhalb der Stadt zu entdecken, entlang des Flusses und mit den musikalischen Performances hervorzuheben. Es ging darum, die Verbindung zwischen der menschlichen Existenz und dem fließenden Wasser in einem fluiden Medium der Musik zu erfahren und gemeinsam zu erforschen, wie wir mit der Welt im Fluss bleiben. Musik ist ein gutes Medium dafür. Es ist ein fließendes Medium. Es fließt in der Sphäre der Zeit. Wir wollten den Fluss füttern mit Klängen, mit Aufmerksamkeit, mit unserer Anwesenheit und den Fluss auch pflegen, indem wir ihn von einigem Müll befreien. Es kommen noch einige Folgen mit den Aufnahmen und Dokumenten, mit den Geschehnissen rund um diese eine Woche voller Konzerte, voller Performances und Gespräche, voller Flussgeräusche, voller Tiergeräusche, voller Vögel zwitschern und Entenschnattern. Diese heutige zweite Sendung besteht aus ein paar Mitschnitten, Zusammenschnitten von Antes, ein französischstämmiger Musiker und langjähriger Freund, der kein Konzert, keine Performance, keine Klangmassage, keine Drone-Musik, kein Lärm, keine Improvisation, keine zeitgenössische Musik, keine Zirkusnummer, keine Choreografie, kein satanisches Ritual, kein Foto- oder Videodreh für ihr Smartphone oder ihren elektronischen Kram abgibt, sondern no ass. Es ist nicht etwas, was nur jenseits eures, unseres, des Verständnisses stattfinden wird. Eine einzigartige architektonische Klangschleife. Im Anschluss gab es dann eine Filmvorführung, die realisiert wurde mithilfe des Fahrradkinos Chemnitz, einer Initiative, die nachhaltiges Filmegucken im öffentlichen Raum ermöglichen will. Und dafür wurden Fahrräder eingespannt, die Gäste nutzten, um zum Veranstaltungsort zu kommen, der Brücke unter dem Südring oder Südringbrücke. Und bei der Filmvorführung wurde der Film Feed the River gezeigt. Der Film ist von Segundo Bersegge geschnitten und beschäftigt sich im Grunde auch mit der Idee oder im besseren Sinne sogar der Entstehung der Idee zu dieser gesamten Konzertreihe, zu dieser Veranstaltungsreihe, zu diesem Ansatz für den Fluss, mit dem Fluss, an dem Fluss, wo auch immer der Fluss ist, damals im Film in Hamburg, heute Chemnitz, Musik zu machen. Viel Freude. Und wir freuen uns, euch auch für die anderen Mitschnitte und dokumentarischen Aufzeichnungen begeistern zu können. Nächsten Monat folgt mehr oder in der nächsten Folge, je nachdem. Bis später. Feed the river. Microphones. Because I have some better material. Huh? Yeah, I have some better material. Yeah, nee, I have microphones. But just a stereo pair. But it's good. But I was just checking up there. It might be also really interesting to record it from there or over there. I don't know. Yeah, that's why I'm walking around now and try to listen. Geht es jetzt schon? Das ist jetzt schon eingespannt. Okay. Aber es ist, warte mal. Und es sitzt ausgelegt. Ach, du meinst also, da drauf. Das Kabel ist noch nicht am Akku, also es ist noch nicht connected. So, Jubilat. Grün, die beste Kombo überhaupt. So, warte mal. Ja, Lila und Orange ist schon auch eine coole Kombi. Geht auch, ja, aber es ist ein simpler Komplementärkontrast, oder? Ja. Ach, das kann jeder. Die kannst du mir nochmal das Ding hier unten stellen. Das kann ja jeder. Ja. Das ist eine coole Technik, muss ich sagen. Upsi. Danke. Reifen putzen. Ja, lieber da Reifen kommt voll der Dreck rein, ne? Von diesem roten Sand und was. Nützt ja nichts, die müssen wir hier regelmäßig sauber machen. Dann schraubt ihr das auseinander und putzt es einfach. Ne, wir nehmen Kompressor und blasen es durch. Wenn du das auseinander nimmst, ist es aufwendig. Ach, wieso sieht es so aus, als ob es halt hält? Was? Unserer zweiten Veranstaltung von Feed the River an diesem Ort hier. Gestern waren wir am Zusammenfluss der Würschnitz und der Zwönitz, wo die Chemnitz entspringt. Und heute sind wir hier an dieser Stelle, wo zwei Ströme sich kreuzen, der Verkehrsstrom und der Strom der Chemnitz. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich darf jetzt euch Antes vorstellen und begrüßen. Hallo. Ricardo war schon öfter hier. Seine Performance, keine Performance, Klangaktion ist sehr einzigartig und spielt im Grunde auch mit Resonanzstrukturen. Und die Idee war, dass er jetzt hier dieses Kreuz der Ströme einfach mal durcheinander wirbelt. Und im Anschluss gibt es dann noch den Film Feed the River. Der im Grunde die Idee hinter diesem ganzen Konzept an den Fluss zu gehen und Menschen einzuladen, hier zu verweilen und sich auch mit ökologischen Fragen zu beschäftigen, nochmal erklärt und so ein bisschen den Ursprung aufzeigt. Ja, insofern, Antes, welcome. Thank you. I just hit a fish with a microphone. But they don't talk to me. First recording underwater. So, wer möchte Strom erzeugen? So, liebe Leute, jetzt darf gestrampelt werden. So, ihr könnt noch mal kurz pausieren, dann kann ich noch mal kurz was dazu erzählen. Also, herzlich willkommen zum Fahrradkino, heute zu Gast bei Feed the River. Vielen Dank an unseren Chris für die kurzfristige Einleitung. Wir freuen uns, dass wir heute ein Teil davon sind, den Fluss zu füttern. Und besonders ihr in Form von Muskelkraft. Kurze Erklärung zum Fahrradkino. Es läuft nur, wenn ihr strampelt. Hier oben seht ihr die Restkapazität von unserem Akku. Direkt daneben, was ihr erzeugt habt und danach, was rausgegangen ist. Normalerweise beschriften wir die Fahrräder an Getränkehaltern, dass ihr sehen könnt, welche Station ihr seid. Das haben wir heute vergessen oder wir waren zu faul oder wie auch immer. Auf jeden Fall würde ich mal bitten, dass keiner tritt und wir gehen jetzt nacheinander durch, wer ihr seid. Du bist Nummer 8. Gut, da schließt sich ja auf der Reihe. Da bist du die 6 und die 5. Einmal du. Ja, die 4, die 3, die 2 und die 1. Könnt ihr jetzt den sportlichen Wettstreit treten, das sehen wir am meisten reinradelt. Es war tatsächlich nie mein Ernst, dort auch so stark zu treten. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, wenn eure Balken gelb sind, dürft ihr gerne noch ein bisschen mehr strampeln. Wenn sie grün sind, ist es top. Schlecht ist, wenn es dauerhaft rot ist, dann kommt zu viel Strom in die Anlage. Dafür geht bloß eine halbe Stunde, also tut euch nicht zu sehr verausgaben. Wenn ihr merkt, dass euch der Fahrtwind fehlt und ihr schlapp werdet oder zu viel getrunken habt oder irgendwas in der Richtung, dann tut ihr kurz klingeln oder sagt Ring Ring, dann könnt ihr abgelöst werden. Wichtig ist tatsächlich, ihr müsst euren Rhythmus finden und ungefähr gleich strampeln, weil dann kommt tatsächlich Strom rein. Wenn ihr wie wild pendelt zwischen langsam und zu schnell, dann kommt nichts rein. Wir zeigen euch heute das Konzept von Feed the River, haben wir uns sagen. Ja. Der Regisseur ist sogar anwesend, kann im Anschluss noch Fragen beantworten. So, dann geht's los. Wie gesagt, übertreibt's nicht. En un mundo más precisamente en la residencia Fleet Street Theater tuvo lugar una colaboración entre artistas locales y artistas de la ciudad de Buenos Aires. Fleet Street Theater está rodeado de canales y es muy interesante escuchar cómo los sonidos viajan a través del río. Nuestro objetivo es realizar una performance ubicando a distintos músicos a lo largo del río e intentar utilizar el río como medio sonoro. En cierto modo hicimos esta película explicando todos los conceptos que hay detrás de nuestra performance. Espero que la disfruten tanto como nosotros. I said that Buenos Aires is a very loud city and Hamburg is not so loud. But I think that's a lie also, in a way, because Hamburg can be also be very loud. But in the end, Buenos Aires is way more bigger than Hamburg, so this could be a reason for the loudness. It could be, but also there's this idea... Plastic of man. Vielen herzlichen Dank an die Hauptsache. I just hit a fish with a microphone. But they don't talk to me. First recording underwater. Thank you. Thank you.